1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio Freithemennacht. Heute 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema. 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Und mein erster Anruf heute Nacht heißt Patrick, 32. Hallo Patrick. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Ja, das ist alles ein bisschen verzwickte Geschichte. Also ich bin seit 3 Jahren in einer Beziehung, also knapp 3 Jahre. Ja. Und habe aber nebenbei noch mit 3, 4 anderen Frauen regelmäßig Sex. Mit 3, 4 anderen Frauen? Ja, die kenne ich schon länger und das hat sich dann irgendwann so ergeben. Und ich komme halt davon nicht los. Kennst du diese Frauen, mit denen du Sex hast, länger als deine Beziehung? Ja. Die kannte ich vorher schon. Ja. Die Frauen wissen natürlich, dass du eine Beziehung hast, gehe ich von aus. Ja, genau. Aber ich gehe davon aus, dass deine Beziehung nichts von den 3, 4 Frauen weiß. Ganz genau. Ja, und ich weiß halt, dass es so eigentlich nicht weitergehen kann, aber komme irgendwie davon nicht los. Weil es ja immer noch gut gegangen ist, wahrscheinlich. Genau. Ja. Haben jetzt auch seit letzten Jahren ein Kind zusammen. Ja, und wie gesagt, also für den Kleinen würde ich alles machen, für sie würde ich eigentlich auch alles machen, sie für mich auch, aber trotzdem komme ich von den anderen irgendwie nicht weg. Wir achten auf das Wörtchen eigentlich. Für sie würde ich eigentlich auch alles machen. Ja. Erzähl mal ein bisschen von deinem Alltag. Wenn man noch 3, 4 Frauen nebenher hat, mit denen man Sex hat, wie läuft das? Also zunächst mal, wie oft überhaupt hast du Fremdsex? Wollen wir es mal so nennen? 3, 4 Mal im Monat. 3, 4 Mal im Monat. Ja, weil die anderen auch in Beziehung sind, deswegen ist halt immer so eine Sache. Denn wenn irgendeiner mal Zeit hat, dann ergibt sich halt was oder halt auch nicht. Wo hast du Sex mit denen? Meistens in Hotels. In Hotels? Ja. Also das kostet dann auch jedes Mal ein bisschen Kohle oder ein bisschen viel sogar. Genau, ja. In was für Hotels geht ihr da? Was zahlst du da pro Stunde? Ja, so um die 50 Euro. 50 Euro. Und zahlst nur du das oder teilt ihr euch das auf? Wir teilen das. Ah ja. Zeitalter der Gleichberechtigung schon klar. Ja. Was erzählst du denn deiner Freundin, mit der du sicherlich zusammen wohnst? Ja, genau. Ja, was erzählst du? Dass ich beruflich sowieso auch eingespannt bin und wenig da bin, ist das halt relativ einfach dadurch. Dann sage ich halt, ich bin halt noch unterwegs, es kommen halt 2, 3 Stunden später und dann ist es halt, da wird auch nicht weiter nachgefragt. Das ist ja das, die vertraut mir halt hundertprozentig. Und das ist halt das Schlimme. Ich meine, ich fühle mich eigentlich auch nicht wirklich gut dabei, weil ich genau weiß, wie ich sie ausnutze und dass sie eigentlich nichts Schlimmes von mir denkt. Dass sie denkt, ich bin halt beruflich dort und dort und eine Weile mache ich 1000 andere Sachen nebenbei. Die Sache mit den 3, 4 Frauen, das ist reiner Sex. Das ist keine Verliebtheit. Genau. Gar nichts. Nein, absolut ohne Gefühl. Das ist halt einfach nur Sex. Ja, aber dennoch frage ich nach dem Gefühl, nachdem du mit den Frauen Sex hattest, vielleicht sogar noch in dem Hotelzimmer, wenn du dich gerade am Anziehen bist. Wie fühlst du dich dann? Schlecht. Weil ich genau weiß, dass das hätte eigentlich nicht passieren sollen. Wir haben auch schon, also ich habe schon öfter versucht, das zu lassen, aber man kommt irgendwie nicht los davon. Kommen wir ja natürlich auf eine Riesenzahl, ne? 3 Jahre mit ihr zusammen, 3 bis 4 Mal im Monat, kann man sich ausrechnen, wie viel Mal du fremdgegangen bist. Gehst du immer mit Gummis fremd? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja, seit drei Jahren läuft das nun schon so. Und also seit 3 Jahren in einer Beziehung und mit den anderen Frauen, das geht so seit 1,5 Jahren. Ach so, ich dachte, über die ganzen 3 Jahre lief das schon so mit den... Nee, das kam dann später, irgendwie hat sich das dann so ergeben. Obwohl du die ein oder andere schon vorher kanntest? Verstehe. War vorher gute Freundschaft, ja, dann war bei der einen halt eine Trennung dabei, ja, dann waren wir halt dort und irgendwie kam dann eins zum anderen und irgendwann ist man halt im Bett gelandet. Okay, aber die große Frage ist ja, warum? Ja, das weiß ich halt auch nicht, ob es ist wegen mangelndem Selbstbewusstsein, dass ich das irgendwie brauche fürs Ego, aber ich kann es mir halt selber nicht erklären. Und das ist halt das Schlimme, weil ich weiß nicht, warum ich es tue und deswegen komme ich wahrscheinlich auch nicht weg davon. Wie ist denn der Sex mit deiner Partnerin? Und zurzeit relativ wenig, bis gar nicht. Ach so. Warum? Aber Ja, nach der Schwangerschaft. Ich meine, gut, das ist jetzt ein Dreivierteljahr her. Ja. Aber Hast vorher du? war es eigentlich, war es okay. Es war Ja. ja das, es war auch, es war gut. Hast du während der Schwangerschaft mit deiner Freundin geschlafen? Ja, Ja. aber auch mit anderen. Aber auch mit anderen, ja. Das ist schon klar. Was ist denn, also jetzt mal unter uns Kerlen, was ist denn geiler, mit deiner Freundin zu schlafen oder mit einer von den Frauen? Ich würde jetzt nicht sagen, dass es mit den anderen geil ist. Es ist halt anders. Das ist ja das, es ist jetzt nicht wirklich besser, es ist halt anders. Du hast natürlich gerade ein gutes Stichwort gesagt. Das kann vielleicht auch damit zusammenhängen, dass du, ja, dass du diese Erfolgsbestätigung immer wieder suchst. Bist du so ein Typ, Ja, das, der ja, das? ich habe halt relativ geringes Selbstbewusstsein und vielleicht, wie gesagt, dass es einfach dass das Ego ist, dass ich das irgendwo brauche, dass es mir eine Bestätigung gibt. Aber ich fühle mich halt danach nicht wirklich gut. Weißt du, alle psychologischen Erkenntnisse sind immer so eine Sache. Das ist gut und schön, wenn man das dann irgendwie weiß und theoretisch vielleicht auch erklären kann. Nur muss dann natürlich auch noch ein weiterer Schritt folgen. Vielleicht ist es so. Ja. Vielleicht hat es aber auch ganz andere Ursachen, dass du einfach Bock hast, mehr Sex mit verschiedenen Frauen zu erleben. Vielleicht ist es ganz primitiv. Nein, das ist es eigentlich weniger, also denke ich mir. Weil, wenn ich wollte, könnte ich auch zu Hause mehr Sex haben. Aber irgendwie brauche ich das nicht, weil, wie gesagt, es gibt ja die anderen, aber das will man ja nicht mehr. Na gut, aber viele, viele Typen oder auch Frauen lieben halt die Abwechslung und sagen, okay, ich kann zu Hause viel Sex haben, aber ich habe halt Bock auf mit mehreren was zu machen. Das ist nicht so bei dir. Nein, wie gesagt, also sie ist, also meine Freundin ist auch offen für so ziemlich alles. Also es ist abwechslungsreich, es ist jetzt nicht einfach nur Blümchensex einmal im Monat. Das ist es nicht, das ist es ja. Wir haben eigentlich alles Mögliche und sie ist offen für alles und man kann das machen, man kann jenes machen. Gut, Wie dann haben wir. gesagt, mir fehlt halt nichts zu Hause. Das ist ja das. Ja, dann gibt es ja nur noch die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen und versuchen mit aller Disziplin diese Entscheidung dann auch umzusetzen, nämlich die Entscheidung zu treffen, ich betrüge jetzt meine Frau nicht mehr. Punkt. Ja, aber das fällt halt im Moment schwer und ich kann mir Warum? nicht erklären, warum. Das Ja, ist es dann, ja gerade. ja, aber Das ist. dann, auch wenn es schwer fällt, alles, was vielleicht, wo man irgendwie so reingerät, fällt schwer, das loszulassen. Dann fällt es halt schwer. Ja, dann fällt es schwer. Na, das Dann. war letztes Jahr gab es durch Vertragsverlängerung ein neues Telefon. Die alten Nummern waren gelöscht. Ich wollte damit aufhören. Die alten Nummern waren gelöscht, aber halt auf der SIM-Karte noch gespeichert. Dann ein neues Telefon gekriegt, Karte rein, waren die Nummern wieder da. Und dann irgendwann hat man halt ein SMS geschrieben und dann hat man sich halt doch wieder getroffen. Dann löscht doch Ich jetzt einfach wollte die Nummern. eigentlich schon so durchziehen. Wirklich E-Mail-Adressen löschen, Telefonnummern Ja, löschen, mach's dass man doch. gar nicht mehr an die Versuchung kommt. Könnte man heute Abend noch machen. Könntest du gleich nach unserem Gespräch machen. Als erste Aktion, dass du es ernst meinst. Lösch alle Nummern. Werde ich wohl tun. Weil irgendwie, weil so geht es auf keinen Fall weiter. Wie gesagt, Ja. jetzt mit dem Kind, das geht so nicht. Ich weiß ja selber, dass es Ja, scheiße ist. genau. Wie kommt das eigentlich immer zustande? Bist du initiativ bei diesen Frauen oder die auch bei dir? Das ist so beiderseits. Mal ich, mal sie. Das kommt halt je nachdem. Ab und zu kommt mal eine SMS. Wer, wenn, wie, also ob ich Zeit hätte oder Okay, beziehungsweise ich melde mich bei zweien, wer dann gerade Zeit hätte. dann schick nur rund SMS an deine Nebenfrauen, dass du es nicht mehr willst, dass du damit das beendest und dann löscht dir die Nummer danach. Das wäre ein erster Schritt. Okay. Ich sag dir, Ja, klar. all diese, das ist ja wie eine Sucht, in der du da drin hängst. Wie auch immer Ja, auf jeden begründet. Fall. Ist ja jetzt egal, wie es begründet ist. Es geht nur mit eiserner Aktion, eiserner Disziplin. Und du musst halt, wenn du nur da sitzt und dich treiben lässt, wird das immer so weiterlaufen. Ist doch klar. Ja. Aber wenn du anfängst, dagegen zu paddeln und zu kämpfen, es ist schwer, natürlich, hast du auch eine Erfolgsaussicht. Lösch alle Nummern, erster Schritt. Alle Nummern, alle E-Mails weg. So. Und Ja. dann gucken wir mal weiter. Aber schick Okay. denen zuerst eine SMS, dass du nicht mehr willst. Sonst bombardieren die dich wieder und dann kommst du wieder in Versuchung. Mach einen Schlussstrich und der Rest ist wirklich Disziplin. Nichts weiter. Ja, na wie gesagt, das war ja letztes Jahr schon das Telefon weg, dann Ja, das ich hab's Telefon, die verstanden. Nummern alle Ja, gelöscht und wie gesagt, und irgendwann kam halt von irgendjemand wieder eine SMS und fing das Ganze wieder von vorne an. Ja, aber deswegen musst du Weil, vorher erstmal eine klare Ansage machen. ja. Tu's für deine Beziehung, tu's für dein Kind. Werde ich tun. Patrick, alles Gute, Auch viel wenn es Erfolg. schwer wird. Mach Alles weiter Gute. so. Ich gucke Dankeschön. regelmäßig bei dir und vielen Dank. Sehr gerne. Patrick, alles Gute. Tschüss. Jo, Ciao. danke. Ciao. So, ihr Lieben, an dieser Stelle schon mal der Hinweis für morgen. Morgen haben wir eine Themennacht und morgen heißt unser Thema Haare. Ich möchte gerne mit euch rund um das Thema Haare sprechen. Hattet ihr schon mal einen Unfall mit euren Haaren oder wegen eurer Haare? Haben Haare eine besondere sexuelle Bedeutung für euch? Und was fällt euch ein zum Thema Haare und Krankheiten? Gerne mailen. domian@wdr.de oder gerne morgen anrufen, vor der Sendung schon ab 0 Uhr sind wir erreichbar. Unser Thema morgen, Haare. Heute freie Themennacht und ich bin verbunden mit der Anetta. Anetta ist 47. Hallo Anetta. Hallo Domian. Hallo Anetta. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein kann. Um was geht's denn bei dir? Ja, ich bin gerade in Trennung von meinem Mann. Wie lange seid ihr jetzt schon getrennt? 23 Jahre verheiratet und jetzt seit 12 Wochen. 23 Jahre verheiratet. Kinder? Mhm. Zwei, 11 und 16. 11 und 16, mhm. Ja. Wie kam es denn zu der Trennung? Für mich kam das aus völlig heiterem Himmel, von einem Moment zum anderen. Mein Mann hatte seit über 2 Jahren phasenweise immer wieder Depressionen. Mhm. Und im letzten Jahr war das so stark, der Leidensdruck, dass wir gesagt haben, es muss irgendwas passieren. Du brauchst Hilfe. Und da haben wir ihm jetzt im Februar eine Langzeittherapie besorgt. Und in der Therapie hat er dann auf einmal gemerkt, von einem Tag zum anderen, dass ich schuld bin an der Depression. Und ich habe mich verstanden. Er hat gemerkt, von einem Tag zum anderen? War ich dann eben gemerkt, oder der Auslöser an diesem Tag war einfach irgendeine Konfrontation und er hat gespürt, die Depression, da bin ich schuld. Ach so. Also das hat er geschickt. Er hat für sich gesagt, die Erkenntnis gewonnen, du bist schuld an den Depressionen. Ich bin schuld an seiner Erkrankung und von einem Tag zum anderen war sein Gefühl für mich ausgelöscht. Voller Schreck hat er festgestellt, dass auf einmal nichts mehr da war für mich. Und so hat das dir dann auch sehr schnell mitgeteilt? Na, ich habe das ja sofort gemerkt, weil das war von einem Moment zum anderen von Harmonie und Nähe und Zärtlichkeit und alles, was dazugehört. Ist diese Erkenntnis ein Resultat aus der Therapie? Ja. Glaubst du, dass das so ist? Ich habe ja vorher nichts gemerkt. Ist er immer noch in Behandlung im Moment? Dann war ja die Behandlung, ging ja weiter und ich war völlig konfus, weil ich bin so hilflos, weil ich damit nicht anfangen konnte. Ich kann es einfach nicht verstehen. Und während der Therapie hat er sich dann immer mehr entfernt und wollte auch Abstand von mir. Und wir haben ein Zimmer besorgt, dass er überlegen kann. Ist er denn jetzt im Moment? Ist er denn im Zimmer gewesen? Er hat einfach sich dann dort jemanden gesucht, der ihm nahestand und ist dann zu dieser Frau gezogen. Wie? Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Er hat dann sofort dort eine neue Beziehung angefangen. Wo? Was ist dort? Wo dort? Wo die Therapie war, in der Gruppentherapie. Ach so, aus diesem Therapierahmen, in diesem Rahmen hat er sich eine Frau gesucht. Und bei wahrscheinlich war das dann auch die Nähe dann, dieses Verstehen und hat aber dann eben das gleich eben so gemacht, dass er dann mit ihr zusammengezogen ist. Und da ist er jetzt auch? Zurzeit nicht mehr. Wo ist er denn jetzt? Bei Verwandtschaft von mir. Ach so, und warum ist er wieder von der neuen Partnerin eine Auszeit. Oh, alles konfus, ne? Ja, für mich aber auch, weil ich würde ihn gern zurücknehmen, aber er sagt, er hat kein Gefühl für mich und will trotzdem nicht alles verlieren. Mein Problem ist einfach, hat das überhaupt Sinn? Worauf will ich warten? Auf ein Gefühl, das doch nicht mehr kommt? Ich meine, zu hören, du bist der Auslöser meiner Depression oder meiner schweren depressiven Erkrankung, ist natürlich auch ein Hammer. Das heißt, wir übersetzen mal, das heißt, ich liebe dich überhaupt gar nicht mehr. Ich habe mich zu etwas gezwungen und deshalb bin ich seelisch erkrankt. Ne? So heißt es. Man muss es ja so klar ausdrücken, wenn man so etwas so sagt. Und er hat an dieser Aussage bis heute nichts revidiert, nichts verändert. Er hat gesagt, das, was er so da gemacht hat während dieser Zeit, also dieses Fremdgehen, neue Beziehung anfangen, das bereut er schon. Das ist für ihn wie aus dem Koma erwachen und irgendwas getan zu haben, was er gar nicht begreift. Okay, das sagt mir jetzt immer nichts aus. Was sagt er? Was er wirklich fühlt. Genau, was er für dich fühlt, das interessiert mich. Das weiß er selber nicht. Also er hat seitdem auch... Er sagt nicht deutlich, dass er was für mich empfindet. Hm. Würde ich jetzt spontan erstmal sagen, es ist sehr, sehr, sehr gut, dass ihr getrennt, erstmal räumlich getrennt seid. Offensichtlich hat dein Mann große Probleme, seelische Probleme, wie immer und wo immer die auch herrühren. Und bevor das nicht wirklich geklärt ist und bevor er nicht für sich eine Linie gefunden hat, hat das mit euch sowieso keine Chance. Ist er noch krankgeschrieben? Ja. Aber das ist alles so ein Durcheinander, das kann ich schwer aushalten. Ich glaube kann nicht aushalten, diesen Zustand zu wissen, dass da noch jemand anders ist, wo er wieder hingehen kann. Hm. Ja, das kann ich natürlich zunächst verstehen, Anetta. Andererseits hat er mit dieser Aussage ja einen Riegel vor eure Beziehung geschoben. Macht dir das doch mal klar. Er will klar. Auch nicht alles verlieren, ja? Er will ja auch nicht alles verlieren. Er sagt, es geht ja erstmal. Wenn er nicht zu mir zurückkommen kann, dann verliert er alles andere auch. Kinder, das Haus. Ja, aber es geht jetzt mal um dich und nicht, was er da ich vielleicht. Was er vielleicht verliert. Natürlich verliert er es. Okay, das ist dann seine Konsequenz, die er tragen muss. Er kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Die Frage ist, wie gehst du mit der Situation um? Wie verhältst du dich? Welche Gefühle hast du diesem Mann gegenüber noch, ganz streng gesehen, nicht die, vielleicht auch... Ich könnte ihm alles verzeihen. Ja, schon. Ist mir schon klar, 23 Jahre, zwei Kinder, dass man da weich ist. Ist mir schon klar. Aber ich sag dir... Ich sag dir gut, aber ich könnte es verzeihen. Bitte? Ich heiße es nicht gut, aber ich könnte es verzeihen. Mhm. Aber ohne Gefühl habe ich jetzt Angst, dass ich warte und ihm sage, ja, okay, Vierteljahr Auszeit, halbes Jahr Auszeit, aber... Dann warte ich und dann geht das, diese ganze Katastrophe, weil ich bin mich ja dabei so schlecht. Mhm. Ja, das stimmt. Wenn du jetzt sagst, wir warten mal ein halbes Jahr und du bist jetzt schon ziemlich mit den Nerven runter. Ja. Mhm. Das halte ich nicht aus. Das heißt, es wäre für dich sehr gut, wenn du für dich eine klare Entscheidung treffen könntest. Ah, dann ist die so klar, dass es dann wirklich vorbei ist, dann entscheide ich wieder, ja. Das, was ja nicht schlecht wäre. Es ist immer gut, wenn man selbst entscheidet und nicht entscheiden lässt. Mhm. Wie war denn, bevor er das gesagt hat, bevor auch diese Erkrankung eingetreten ist, wie war denn die Ehe überhaupt die letzten Jahre und davor, die Jahrzehnte, kann man ja dann schon sagen? Also die Jahrzehnte waren wunderschön. Wir hatten eine wunderbare Ehe aus meiner Sicht. Und ich denke, er hat ja auch nie was dagegen gesagt. Also auch nie gesagt, wir müssen jetzt mal reden, es kriselt oder etc. Also es war eine schöne Ehe. Wenn man sagt, du bist der Grund für meine Depressionen, dann muss man das ja auch noch eigentlich weiter begründen. Warum bist du der Grund für seine Depressionen? Weil er hatte andere Lebensvorstellungen, die er aber nicht so geäußert hat. Die er nicht geäußert hat? Nein. Also ist er ja schuld und nicht du? Nee, darüber ist er auch wütend, dass er seine Äußerung eben nicht gemacht hat. Was hat er denn für Lebensvorstellungen? Er wollte viel mehr Freiheiten haben, viel mehr für sich machen, nicht so viel mit der Familie machen. Mhm. Das verstehe ich. Ich habe auch dazugelernt. Also das ist nicht so, dass ich nicht viele Dinge auch so sehe, aber ich habe es nicht besser gewusst zu dem Zeitpunkt. Ist denn in den Äußerungen auch mal die Bemerkung gefallen von seiner Seite, nicht nur die, du bist der Grund meiner Depression, sondern ich habe auch keine Gefühle mehr für dich? Auch, ja. So klar? Ja, ist alles tot. Er fühlt nichts mehr. Mhm. Er sucht dieses Gefühl, aber es ist weg. Mhm. Anetta, ich... Ich weiß nicht, ob sowas wiederkommen kann. Bitte? Sowas kann doch eigentlich nicht wiederkommen. Ich sag's dir mal so spontan, ich glaube es auch nicht. Ich wage das mal so zu sagen. Es gibt natürlich immer noch Möglichkeiten, je nachdem, wenn er wieder seelisch gesund wird. Aber aufgrund der wenigen Sachen, die du mir jetzt gesagt hast, bin ich auch äußerst skeptisch. Und ich würde dir raten, oder möchte dir raten, dass du für dich eine Entscheidung fällst, eine klare Entscheidung. Ich glaube, dass das sehr weh tut und sehr schwer ist nach so vielen Jahren, aber ich glaube, dass es letztendlich für dich und perspektivisch nachhaltig gut ist. Weil es wird nie wieder so, wie es war. Genau. Such dir eine Hilfe, such dir eine Beratung dafür noch, damit du noch vielleicht noch ein bisschen auch noch dich austauschen kannst, so wie wir das jetzt tun. Da würde ich auch gerne mal mit einem Psychologen reden, ja. Genau, deswegen würde ich jetzt gleich mal eine Psychologin anrufen und die wird dir noch ein paar Adressen und Kontakte geben, wo du dich hinwenden kannst. Das würde ich auf jeden Fall an deiner Stelle tun. Vielleicht erst noch professionelle Hilfe noch suchen. Aber von der Intuition her, meiner Intuition her, glaube ich, dass die Richtung gut und richtig ist, dich zu trennen. Alles vorbei. Tja. Das ist schlimm. Das ist mir völlig klar. Nach 23 Jahren und wenn es auch so viele schöne Jahre gab, ist das total traurig. Aber irgendwas ist dann fehlgelaufen die letzten Jahre und das hat euch entzweit. Okay. Anetta, bitte leg auf und du wirst von meiner Psychologin, der Sabine, zurückgerufen gleich. Ich danke. Sehr gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Ines. Ines ist 20. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Ines. Was geht's bei dir? Also bei mir geht es halt darum, dass ich eine erhöhte Männertriebe habe. Ein was? Erhöhte Männertriebe. Erhöhte Männertriebe? Ja, also... Das habe ich so auch noch nicht gehört, das Wort. Also ich bin halt erst mit 18, habe ich erst mal meinen Sex gehabt. Ja. Und bin dann natürlich auch gleich schwanger geworden. Und das Kind ist auch zur Welt gekommen? Das Kind ist auf die Welt gekommen, ist richtig, ja. Und lebt bei dir? Bitte? Und lebt bei dir? Ja, lebt bei mir. Und seitdem ich halt schwanger war, habe ich ja diese erhöhten Männertriebe, wie gesagt, dass ich halt mir Männer suche, mit denen ich halt nur Sex habe. Und das kann dann schon 8 bis 9 Männer mal in der Woche sein. 8 bis 9 Männer in der Woche? Also so gut wie jeden Tag einen Kerl zum Sex? Ist richtig, ja. Immer einen anderen? Immer einen anderen, ja. Wo kriegst du denn alle her? Ja, also entweder Supermarkt oder Kneipe oder... Moment, im Supermarkt? Ja, man kann auch da in Gespräche kommen, natürlich. Du gehst Pampers kaufen und sprichst einen Typ an, irgendwie der am Käsestand steht, oder wie? Zum Beispiel, ja. Und das geht dann? Wie geht denn das? Dann spricht man da und dann sagst du, komm mit nach Hause? Also man kommt natürlich ins Gespräch, ist ja klar, und dann tauscht man Telefonnummern aus und dann trifft man sich halt, ne? Aber ist doch mühsam, also das, so ein Treffer zu landen ist doch wahrscheinlich nicht so einfach, oder? Also ich habe bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Ah ja, verstehe. Also ja. Supermarkt, Kneipen? Ja, halt wenn irgendwelche Volksfeste sind hier in Stuttgart zum Beispiel. Also man kann eigentlich egal wo Männer kennenlernen. Also wenn man es drauf anlegt, als junge Frau ist das nicht so ein großes Problem? Natürlich, klar. Und das, wenn du, hast du einen Kerl auch schon mal zweimal? Ja, habe ich. Das heißt, du hast ein riesen Telefonbuch? Ja, habe ich. Dann musst du manchmal gar nicht in den Supermarkt gehen, sondern kannst einfach irgendwo mal gucken, wo eine gute Nummer? Nee, für mich ist eher der Kick, also nicht, dass ich mit einem Mann mehrmals, sondern für mich ist der Kick, dass ich halt einen Mann kennenlerne und ihn anspreche, ihn dann zum Sex haben kann und ihn dann von mir lasse und dann meine Wege gehe. Hast du denn Spaß auch am Sex währenddessen? Natürlich, klar. Das schon. Es geht nicht nur um die Eroberung. Doch, um die Eroberung und um den Kick, klar. Um den Kick, aber dann auch Spaß am Sex und mit allem drum und dran, mit Orgasmus und... Das ist richtig, ja. Was ist denn eigentlich mit dem Vater des Kindes? Wo ist der? Den kenne ich nicht. Den kennst du nicht? Nein. Das heißt, das Kind ist entstanden schon auch gleich in dieser Aktivphase, damals, als du 18 warst? Richtig. Das ist ja krass. Du kannst es nicht rekonstruieren, wer das war? Nein. Wie oft schläfst du denn überhaupt ohne Gummis mit Männern? Naja, jetzt bin ich ja ein bisschen schlauer, ne? Also anfangs war es ohne. Jeden Tag, und wie gesagt, wenn ich irgendwie Männer kennengelernt habe, dass ich dann natürlich ohne Kondom geschlafen habe, bis ich dann halt schwanger geworden bin. Und ja, jetzt kommt es natürlich drauf an, man hat ja nicht immer irgendwie Kondome dabei, ne? Also sag mal, eine Frau wie du sollte immer einen ganzen Sack Kondome bei sich haben. Ich weiß. Das ist doch irre, was du da machst. Also abgesehen davon, dass du von irgendjemandem schwanger geworden bist, ja, ist es absolut irre, was du für ein gesundheitliches Risiko eingehst. Ja, ich weiß. Und weißt du, dass es... Dieses Risiko gehe ich sogar gerne ein, ja. Weißt du, dass ich bin vielleicht krank, aber... Weißt du, dass es in Deutschland heute so viele HIV, also AIDS-Infektionen gibt, wie noch niemals zuvor? Weißt du, dass es in Deutschland so viele Syphilis-Vorfälle und Erkrankungen gibt, wie noch niemals zuvor? Und ebenso Chlamydien, auch eine üble Geschlechtserkrankung. Okay. Ja, ich weiß schon. Du suchst sogar den Kick, krank zu werden? Ja. Bist du wahnsinnig? Du hast ein Kind, Mensch. Ich weiß. Was bedeutet dir denn dein Kind? Mein Kind bedeutet mir sehr viel. Und dann gehst du bewusst das Risiko ein, dass du vielleicht schwerst krank wirst durch einen wahnwitzigen Sexkontakt? Ja, wie gesagt, jetzt habe ich ja meine Kondome mit dabei und so. Seitdem das Kind natürlich da ist, hat man natürlich schon auch Verantwortung, klar. Ja, das Kind ist jetzt seit 2 Jahren da und seit 2 Jahren geht der Zirkus doch schon. Ja, mein Kind ist ein halbes Jahr. Ach so. Ja, also seit 2 Jahren habe ich diesen intensiven Sex. Warum ist das alles so? Warum? Ich kann es dir leider nicht beantworten. Dieser Kick halt einfach. Bist du... Wie fühlst du dich denn in deinem Leben, so wie du das jetzt führst? Begehrt. Begehrt? Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass du zudem auch ganz, ganz einsam bist. Kann schon sein. Oberflächlicher geht's ja gar nicht mehr. Mag sein, ja. Ich hatte halt auch nie einen Vater. Vielleicht liegt es auch mit daran. Wie ist denn dein Kontakt? Also, du hast keinen Vater. Wie ist der Kontakt zur Mutter? Auch keinen. Kein Kontakt? Nur zu meiner Schwester, bei der ich auch gerade momentan wohne. Ja. Ist die Schwester so die beste Freundin? Beste Freundin, Schwester, alles in einem, ja. Sonst gibt es keine Menschen, die nahe an dir dran sind? Nein, außer meine Freundin niemand und meine Schwester, nein. Hm. Hast du keine Sehnsucht, dich vielleicht mal zu verlieben? Momentan nicht, Domian. Warum nicht? Ich sage es mal so, ich habe halt auch viele Freunde in meinem Bekanntenkreis, deren Beziehung halt auch viel zu Bruch gegangen ist. Vielleicht tut mich das da auch ein bisschen abschrecken, ich weiß es nicht. Weißt du, Ines, ich mache mir richtig Sorgen um dich. Ich mache mir Sorgen einmal um deine Gesundheit, auch wenn du jetzt mit Gummis, aber so ganz traurig der Sache noch nicht. Und ich mache mir Sorgen vor allen Dingen auch um deine Psyche. So kann es doch nicht weitergehen. Du wirst doch völlig, völlig mürbe seelisch, wenn du das so weitermachst. Vielleicht wirst du auch gar nicht mehr beziehungsfähig sein, weil du nur den Kick suchst. Das ist ja wie eine Kokainsucht. Du suchst immer wieder den Kick, den neuen Kick, den neuen Kick. Ja, das stimmt, ja. Ich brauche diesen Kick auch. Das ist richtig, ja. Ja, du, das ist ja schon so eine Schlagzahl, die ist ja Wahnsinn. Das ist ja, wenn es fast jeden, nicht fast, es ist jeden Tag oder manchmal vielleicht sogar zweimal am Tag. Gab's das auch schon, zweimal am Tag? Ja, natürlich. Und die kommen dann immer zu dir nach Hause? Nein, also zu mir nach Hause kommt keiner. Du gehst immer zu denen? Richtig. Und wo bleibt dein Kind dann? Bei meiner Schwester. Weiß deine Schwester, was du machst? Nein. Weiß das niemand? Nein. Ich mache mir auch noch in einer dritten Beziehung Sorgen um dich. Wer weiß, an wen du mal gerätst und wo du da hingehst. Du bist dann in einer fremden Wohnung. Das ist auch richtig, ne? Also Ines, jetzt appelliere ich an dein Verantwortungsgefühl. Du, wenn du alleine bist, ist das immer noch eine Sache, da bist du nur für dich verantwortlich. Aber jetzt bist du für dein Kind ja auch verantwortlich. Und das Kind soll eine gesunde und stabile Mama haben. Es hat, schon keinen Papa, ist schon traurig genug. Mhm. Und wenn die Mama so weitermacht, bestehen große Gefahren, dass die Zukunft nicht so rosig aussieht für dich, für Ines. Mhm. Somit auch nicht für dein Kind. Ja. Ich möchte sehr, sehr, sehr gern, dass du mit meiner sehr netten Psychologin Sabine jetzt sprichst. Okay. Ich möchte dir raten, und die Sabine wird dir das sicher gleich noch detaillierter erklären, dass du mal zu einem Therapeuten gehst. Ja. Es kann nicht schaden, du kannst nur gewinnen, und wenn du keinen Bock mehr hast, gehst du einfach wieder weg, weißt du? Mhm. Mhm. Vielleicht kannst du so aus diesem Hamsterrad rauskommen. Mhm. Ich würde es dir wirklich sehr, sehr wünschen, dir und deinem Kind, und bitte, bitte bleib gesund und pass auf. Ich bin gesund, doch. Mhm. Liebe Ines, bitte leg auf und du wirst von Sabine zurückgerufen. Alles klar, okay. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Danke dir, dass du zugehört hast. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, mein Lieben, an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Haare. Hattet ihr schon mal einen Unfall mit euren Haaren oder wegen eurer Haare? Ich erinnere mich, das ist schon einige Jahre her, da hat eine Anruferin hier etwas ganz, ganz Erschütterndes erzählt. Und zwar war es die Anruferin war eine Fabrikarbeiterin, und sie ist mit ihren Haaren in eine Maschine gekommen. Und die Maschine hat sie skalpelliert, sagt man das so, also ein Skalpell quasi gezogen raus, also weg von dem Kopf, und die gesamten Haare, die gesamte Oberhaut, alles war weg. Also hattet ihr schon mal in ähnlicher Form irgendetwas Schlimmes erlebt mit oder wegen eurer Haare? Ja, dann sind Haare natürlich auch immer ein sexueller Reizpunkt oder eben auch genau das Gegenteil. Ist das bei euch auch so? Und das fällt euch ein zum Thema Haare und Krankheiten. Also wenn ihr gerne mit mir über das Thema Haare morgen sprechen wollt, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de oder gerne auch per Telefon natürlich vor der Sendung ab 0 Uhr und auch während der Sendung. Thema morgen Haare. Jetzt geht's weiter mit Marlene. Marlene ist 34. Guten Morgen, Marlene. Hallo. Hallo, Marlene. Um was geht's bei dir? Ja, um guten Freund, der sich letzte Woche das Leben genommen hat. Ein guter Freund. Ja, was heißt guter Freund? Also der Ex-Freund von meiner Schwester gewesen. Ja. Wie war deine Beziehung zu diesem Mann? Ja, er war halt ein Freund halt, ne? Also hilfsbereit, war immer da, aktiv. Auch noch, als er von deiner Schwester getrennt war, hattet ihr Kontakt? Ja, ja. Ja. Der hat vor 2,5 Wochen noch bei mir geholfen in der Wohnung. Also Sachen aufbauen und so. Wie alt ist? Ich bin geschockt. Wie alt ist er geworden? 36, glaube ich, 35 oder 36. Und wie hat er sich das Leben genommen? Mit einem Grill in der Wohnung. Also er hat sich einen Grill in die Wohnung und mit einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Wie schrecklich, das hört man immer öfter in der letzten Zeit. War auch total geplant, denke ich mir. Total durchdacht und Hat er alleine gewohnt in der Wohnung? Ja. Ja. Und wer hat ihn gefunden? Das weiß ich nicht. Also ich weiß es nur, also ich habe es über Facebook erfahren. Ach so. Weil ich habe eine Woche vor seinem Tod, habe ich noch mit ihm geschrieben über das Thema. Mhm. Also da hat er noch gesagt, er wird was tun, was alle erschüttern wird. Und ja, es werden sich alle in den Hintern beißen, vor allem meine Schwester und... Deine Schwester? Ja. Mhm. Weil sie dann getrennt waren vor 3 Monaten. Ach so. Also du glaubst... Dann war aber wieder alles normal. Also 2 Tage später hat er wieder ganz normal geschrieben und haben auch telefoniert. Und dann war das Handy aus und habe gar nichts mehr gehört. Glaubst du, dass er das aus Liebeskummer getan hat? Ich weiß es nicht. Ich denke, er hat es schon länger geplant. Weil hat die Schwester sich von ihm getrennt? Ja. Ja. Warum? Ja, keine Ahnung. Sie braucht ein bisschen mehr Freiraum, glaube ich. Hm. Und das war ihr zu arg. Das ist halt alles. Jetzt hast du mit ihm über dieses Thema geschrieben und er hat ja schon eine klare Andeutung gemacht. Wie hast du denn auf diese Andeutung, das macht einem ja Angst, wenn man sowas liest von einem guten Bekannten oder gar Freund, wie hast du darauf reagiert? Ich habe angerufen und dann war er auch noch dran und dann war aber wieder alles in Ordnung. Also da haben wir geredet und dann noch mehr geschrieben und da war alles okay wieder. Machst du dir... Dann habe ich auch gesagt, das macht mir Angst und ich mache mir Sorgen. Ja, du musst dir keine Sorgen machen. Es war halt jetzt nur so ein Gefühl und so. Und dann habe ich gesagt, ich mache mir da schon Gedanken. Hast du mit deiner Schwester über dieses Telefonat und das Schreiben vorher gesprochen? Ja, ja. Also vorher habe ich nicht mit ihr gesprochen, danach halt. Ja. Was meinte sie? Nachdem es passiert ist. Ach so, ja. Nachdem es passiert ist, hast du nachdem mit ihr gesprochen? Nachdem es passiert ist. Nicht nach diesem Telefonat wirklich, damals? Nee. Wie geht deine Schwester jetzt mit der ganzen Sache um? Ja, die geht jetzt wieder arbeiten, die denkt sich ganz gut ab, hat gute Freunde und ja, also ich meine, die macht sich auch Vorwürfe und Schuldgefühle sind da bei allen. Machst du dir auch Vorwürfe? Ja, schon. Warum genau? Weil eigentlich, also so im Nachhinein denke ich, hätte man es merken müssen. Also, weil der hat mir vor ein paar Monaten schon mal den Brief gezeigt. Was oder über Facebook, so diesen Abschiedsbrief. Also er hat ja einen Brief gezeigt, den er dann später auch dann draußen gegeben hat. Den gab es da schon. Mhm. Was stand da drin? Ja, halt nicht genau so, aber ja, so an meine Verwandten, Bekannten und Freunde. Und ach, ich weiß nicht mehr so genau, die letzten 3 Jahre haben mich zermürbt, ausgelaugt, kaputt gemacht. Und er ist nicht mehr er selbst und man soll ihn nicht verurteilen für sein Tun. Mhm. Ja. Und man soll nicht weinen um ihn, sondern eher einen trinken und sich an die gemeinsamen Zeiten erinnern. Hat er denn auch Vorwürfe formuliert? Nein, gar nicht. Auch nicht an deine Schwester? Also er hat nur geschrieben, halt die letzten 3 Jahre und das war halt die Zeit, solange er mit meiner Schwester zusammen war. Ja, also die letzten 3 Jahre waren, ich habe es nicht verstanden, schwer, oder? Ja, die haben ihn ausgelaugt. Die haben die letzten, kaputt gemacht. Ja. Also, was ja schon ein schwerer doch Vorwurf ist an deine Schwester. Für sie ist das wahrscheinlich schon ein harter Brocken. Dass dann, ich finde es auch gemein, auch von seiner Schwester. Ich meine, klar, das macht sich jeder Gedanken und jeder Vorwurf jetzt, glaube ich, wenn sich jemand das Leben nimmt. Also da hinterlässt man ganz viele Schuldgefühle bei allen, die zurückbleiben. Und seine Schwester hat halt meiner Schwester eine SMS geschrieben, sie ist auf der Trauerfeier nicht erwünscht. Und ja, also was schon ganz schön mies ist eigentlich. Warst du denn auf der Trauerfeier? Nee, ich konnte nicht. Also ich hatte am ersten Tag so eine Wut, also erst konnte ich gar nicht glauben, dann hatte ich so eine Wut auf den, weil er halt auch eine 12-jährige Tochter hinterlassen hat. Ja. War er in einer psychiatrischen oder psychologischen Behandlung? Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Ja, das hätte deine Schwester doch wahrscheinlich gewusst, oder? Ja. Oder mitbekommen. Also ja, gesagt hat sie es ihm, glaube ich, öfter, aber ja, und er hat auch noch alles auf die Reihe gekriegt irgendwie, er hat noch seine Sachen erledigt und war total aktiv, also ein Fremder hätte es nicht gemerkt. Das ist immer sehr schwierig im Nachhinein, wenn man sich für Vorhaltungen macht. Also erstmal deine Person betreffend, du warst ja jetzt auch nicht so mega nah dran. Du warst schon nah dran, aber nicht so... Ne? Das kann man ja schon sagen. So die an allererster Stelle in seinem Umfeld warst du ja nun nicht. Nee. Da ist es natürlich besonders schwierig. Dann, gut, du hast das wahrgenommen. Der hat Signale gesetzt, ja. Und dann hat er dir wieder am Telefon gesagt, nee, ist nicht so schlimm, war nicht so gemeint. Wahrscheinlich, weil ich den Kopf auch selber so voll hatte und dann habe ich das gar nicht so richtig registriert vielleicht. Mhm. Selbst wenn man das dann so relativ ernst nimmt, ist es sehr schwierig, damit umzugehen. Du kannst ja einen Menschen nicht einweisen lassen in eine Klinik. Nee, er hat es ja nicht konkret gesagt. Genau, ja, genau. Och, also er hat ja gesagt, dass er was tun wird, was alle erschüttern wird, aber was es genau ist. Also dumm bin ich ja nicht. Ich hab auch mit ihm geschrieben und habe halt geschrieben, dass ich mir ganz viel Sorgen mache und er soll mal bitte deutlich reden und nicht so in Rätseln sprechen. Mhm. Also obwohl ich es genau verstanden habe, was er meint. Mhm. Hast du ihm denn auch irgendwann mal das geraten, zu einem Psychiater oder einem Psychologen zu gehen? Ja, natürlich. Hast du mal? Öfter. Mhm. Weißt du, Marlene, mehr kann man eigentlich in der Situation gar nicht tun, in der du warst. Du hast auf ihn reagiert, du hast ihm ein offenes Ohr geschenkt und du hast ihm auch diesen Rat gegeben. Mehr kann man eigentlich nicht machen. Mich würde es auch wütend machen, wenn ich das so... Ja, vom Kopf her weiß man das. Ja, klar. Also die Schuldgefühle sind halt trotzdem da und die ganzen Vorwürfe, die man sich macht. Und vielleicht waren Menschen um ihn herum, vielleicht sogar deine Schwester noch eher, die noch viel mehr mitgekriegt hat, noch viel mehr Signale als denn du. Aber auch für sie wird es wahrscheinlich sehr schwer gewesen sein, da adäquat zu... Sie hat ihn ja noch weniger gesehen als ich die letzte Zeit. Na ja, gut, aber die waren ja 3 Jahre zusammen und da hat sich das ja vorbereitet schon wahrscheinlich. Ja. War der denn so in diesen 3 Jahren auch ein schwieriger Typ, als er mit deiner Schwester zusammen war? So für sie oder für andere? Ja, du hast einen Eindruck gehabt. Du hast ja besucht, mit denen was gemacht. Was war das so für ein Typ? Also für mich war er nicht schwierig. Also ja, er war lebenslustig, er war total aktiv. Ja. Also, ja. Und für deine Schwester? Da war es schon manchmal schwierig, glaube ich. Aber sie ist auch ein schwieriger Mensch. Weißt du, was er damit meint, wenn er sagt, das waren zermürbende Jahre, die letzten 3 Jahre? Ich weiß es nicht. Hm. Also ich denke, er war halt so sensibel oder... empfindlich, sensibel, ich weiß es nicht. Mhm. Weil sensibel ist mir das, wenn man es für andere auch ist. Und ja. Wie war denn sein Verhältnis zu seinem Kind? Sehr gut. Also es war seine Prinzessin, der hat ganz viel gemacht. Sie waren auch noch auf dem Ausflug und also der hat alles für die gemacht. Alles. Weißt du, bei allem Respekt vor einem depressiven Menschen, da kann ich es auch nicht nachvollziehen, dass man nicht zunächst alle Hilfe dieser Welt sucht und darum bittet, um wieder gesund zu werden und um für das Kind da zu sein. Was für ein unfassbares Leid tut er diesem Kind an. Das hat mich so wütend gemacht, weil da hinterlässt halt das Kind und ja. Mhm. Also die wird ihr Leben lang das dran ist, denken. Ja, natürlich. Ich weiß, es ist... Mit 12, ich meine... Ja, ganz schlimm. Vor Pubertät oder Pubertät schon. Ganz schlimm. War immer die Prinzessin, immer sein Ein und Alles. Mhm. Sie hat ihn geliebt und... Ja. Wenn er doch nur einmal zu einem Psychiater oder Psychologen gegangen wäre. Mhm. Also es ist natürlich immer sehr schwer, sich in einen solchen Menschen hineinzudenken und zu urteilen. Aber manchmal, glaube ich, muss man auch urteilen. Man muss auch nicht alles immer tolerieren und hinnehmen. Da ist auch dann ich verurteile auch keinen, der es als Kurzschluss macht. Also ich kann echt jeden verstehen, der sich umbringt, nicht ans Kind denkt, wenn er jetzt vom Balkon springt, weil er einfach nicht mehr kann oder weil er einfach... Ja, aber das war ja geplant, ja, richtig. Aber das war ja so geplant und dann sollte man sein Kind denken. Ich glaube letztendlich, Marlene, dass du da deinen Frieden finden musst. Du hast nichts tun können. Du nur wirklich nicht. Du hast das, was in deinem Rahmen, in dem Beziehungsverhältnis, in dem du standest, hast du tun können. Und der Rest ist einfach ein großes Unglück. So kann man es, muss man es, glaube ich, sehen. Möchtest du auch nochmal ein Gespräch mit meiner Psychologin führen? Darf ich? Bitte? Darf ich? Natürlich, ja. Na klar, sehr gerne. Das biete ich natürlich sehr gerne an. Dann machen wir das so. Ja. Liebe Marlene, okay. Wir melden uns gleich nochmal und dir alles Gute. Danke. Tschüss. Danke, ne? Ciao. Tschüss. 1:44 Uhr haben wir. Und, hier ist Nicole und Nicole ist 30. Guten Morgen, Nicole. Hallo. Hallo, Nicole. Ich habe einen Freund Problem. Ich hatte mit meinem Mann was gehabt. Mhm. Über einen längeren Zeitraum bin auch schwanger geworden. Mhm. Aber dieser Mann, der ist mit einem Mann zusammen. Dieser Mann lebt mit einem Mann zusammen? Ja. Und du hast mit dem Mann aber über einen längeren Zeitraum was gehabt? Ja, er hat mir aber immer erzählt, er hätte eine kranke Frau zu Hause, die sitzt im Rollstuhl. Mhm. Und letzte Woche hat er mir dann ein Bild geschickt von seiner Frau, das war auf einmal ein Mann. Wie, er hat gesagt, ich schicke dir ein Bild von meiner Frau und das war ein Richtig. Bild von... Sollte das ein Gag sein oder stimmte das? Nein, das stimmt. Ich habe dann auch im Internet nachgeguckt, wie Facebook, was es so gibt. Mhm. Und er ist da auch wirklich mit dieser Person überall vertreten. Also ein bisexueller Mann? Ja, das weiß ich noch nicht mal. Na, wahrscheinlich. Er meint, er steht nur auf Männer. Ja, aber er hat ja mit dir auch gepennt und hat mit dir ein Kind. Also naja, gut. Warum sollte er sich sonst mit dir einlassen, wenn er nicht auch ein sexuelles Interesse an dir gehabt hätte? Ja, das Kind ist ja noch nicht da. Ach, das Kind ist noch nicht da? Nein. Ja gut, aber ihr habt miteinander geschlafen. Richtig. Und jetzt ist es so mittlerweile so weit, dass wir uns jeden Tag eigentlich nur noch am Fetzen sind. Wie lange lief das Techtelmechtel denn? Ein halbes Jahr. Und du hast in diesem halben Jahr nichts Merkwürdiges an ihm oder etwas Ungewöhnliches an ihm bemerkt? Nein, habe ich nicht. Wieso wird man, wie alt bist du, 30 Jahre? Wieso wird man nach einem halben Jahr mit einem fremden Kerl schwanger? Wir hatten verhütet, also das muss ich jetzt auch dabei sagen. Es war aber kein Gummi von mir. Und ich gehe aber jetzt langsam von aus, dass er es drauf angelegt hat, weil er vom Amt kein Kind gekriegt, also ein Pflegekind gekriegt hat. Ach so. Moment, also du hattest kein Gummi da? Hm? Du hattest kein Gummi da? Also ich hatte auch, aber er hatte dann auch und hat dann Wein aus der Tasche geholt. Ich sagte, das ging ja auch so schnell. Was hat er aus der Tasche geholt? Sein Gummi. Sein Gummi? Ja, und ob da was dran war oder ob er kaputt war, das weiß ich ja auch nicht. Ach. Und ich bin aber mittlerweile der Meinung, dass er es drauf angelegt hat. Und er wollte unbedingt ein Kind haben? Ja, mittlerweile ist er so, dass er das Kind dann bei sich haben will. Ich soll dann... Vorher, er hat sich schon bemüht, um ein Kind zu adoptieren. Richtig, das hat er mir erzählt, aber das ist wohl abgelehnt worden. Ich weiß nicht, warum. Ja, dann ist der Weil Fall, da gibt es ja auch Voraussetzungen. Ja, genau. Dann ist der Fall ja fast klar, dass das vielleicht wirklich ein schwuler Mann ist oder ein fast schwuler Mann ist, der unbedingt ein Kind haben will und dich ausgenutzt hat, damit du schwanger wirst. Ja, das ist schon klar. Und hätte ich vorher gewusst, dass der wirklich auf dem anderen Ufer steht, dann hätte ich mich auch gar nicht drauf eingelassen. Ich meine, das war jetzt gerade mal so eine schnell dahergesagte Vermutung. Glaubst du das wirklich, dass er so gezielt eingefädelt hat? Glaube ich schon. Weil er will das Kind, auch wenn das Kind dann geboren ist, dass ich das Sorgerecht abtrete, dass das dann bei ihm aufwächst. Ich mit dem Kind absolut gar keinen Kontakt mehr haben darf. Er ist mit 14 und Brief schreiben. Und ich sage, wir sind uns auch nur noch am Streit. Das ist ja furchtbar. Da käme ich mir an deiner Stelle absolut ausgenutzt und na, verarscht ist schon ein viel zu nettes Wort und flapsiges Wort für das, was jetzt passiert ist. Na gut, ich sag mal, wo er mir das Bild geschickt hat, ist mir zwar rausgerutscht, schwule Drecksau, das muss ich jetzt auch sagen. Aber das ist ein Schock gewesen. Ja, es geht ja nicht um Schwule, nicht wohl. Es ist einfach ein Betrüger, so müssen wir sagen. Ein Betrüger, der... Weil er hat immer gesagt, er hat eine kranke Frau, eine Frau und einen Mann, das ist ein Unterschied. Und du glaubst, dass der das Kondom manipuliert hatte, also durchlöchert hatte irgendwie, was er aus der Tasche... Nehme ich mal an, dass das kaputt war oder dass er es dann schon... Aber der kann dir doch nicht einfach das Sorgerecht absprechen lassen, das geht doch gar nicht. Ich muss dabei sagen, ich habe auch schon 5 Kinder. Ach, du hast 5 Kinder? Ja, und dann meinte er, ja, ein 6. wäre es so viel und mit dem Jugendamt will er ja dann. Und weil ich am Wochenende war ich auch in einem Park gewesen, da bin ich wohl mit der Achterbahn gefahren. Ich sag, da wird mir keiner das Sorgerecht entziehen für. Verstehe nicht, weil du Achterbahn gefahren bist, wird er ja. Ja, so hat er wohl über Bekannte noch rausgekriegt. Ach so, weil du zu leichtfertig warst in der Schwangerschaft. Richtig, Achterbahn. Genau. Verstehe. Willst du das Kind? Zum jetzigen Zeitpunkt, so wie der Streit ist, sage ich, ist es vielleicht besser, wenn es in eine Pflegefamilie kommt. Mhm. Weil ich sage, das geht hier hin und her und so. In wie vielen Monat bist du jetzt? Ich bin in der 13. Woche. Ja. 13., 14. Woche. So. Mhm. Mhm. Ja. Das wäre wie gesagt, das ist mir zu viel auch langsam. Nervlich irgendwo. Das glaube ich. Das glaube ich. Der hat das aber noch nicht so gestanden, ne? Dass er das so gezielt alles gemacht hat. Nee, und da habe ich nur drauf, ihm dann nur noch eine SMS geschickt, dass er es drauf angelegt hat. Mhm. Weil ich sag mal, ein Gummi ist ja auch ein Verhütungsmittel. Mhm. Ja, und jetzt ist er dann so, dass er jeden Tag mich bombardiert, dass er das Kind haben will. Das finde ich ganz heftig. Das finde ich ganz, ganz schlimm, wenn ein Mann oder ein Typ sowas macht. Also da gibt es keine Diskussion. Mhm. Keine Diskussion. Nee, aber ich sag, dann will er vorschreiben, welche Klinik und was. Mhm. Also, ich würde an der Stelle jetzt, ich würde den Kontakt abbrechen zu dem Typ und würde sehen, dass du das alles so gut geregelt bekommst, erstmal wie du es möchtest. Mhm. Andererseits, wenn du das Kind sowieso abgeben willst. Ja, er hat ja auch mir dann SMS geschickt, wenn ich ihm nicht das Sorgerecht gebe, dann sollte ich an meine lebenden Kinder denken. Da sind so viele Sachen auf einmal gekommen. Das heißt, er droht dir sogar? Ja. Puh. Was ist das denn für ein Gefühl, jetzt für dich auch schwanger zu sein, einen lebenden Menschen in dir sich entwickeln fühlen, der unter jetzt so merkwürdigen Umständen zustande gekommen ist? Momentan laufe ich selber irgendwo davon weg. Mhm. Ich sage, ich bin nächtelang, bin ich wach. Ich hänge mittlerweile auch in Spielhallen drin rum. Mhm. Fange an zu spielen, dass ich das alles verdränge irgendwo. Aber du hast doch die anderen Kinder, die du umsorgen musst. Leben die nicht bei dir? Ich habe da doch die Leben bei mir. Mhm. Nur meine Eltern, die wohnen auch nebenan und dann können die gucken die nach. Mhm. Ja, und ich bin dann eigentlich abends ab 10 bis morgens um 4, 5 unterwegs. Wahnsinn. Nicole, das kannst du nicht machen. Nee. Das kannst du nicht machen. Jetzt fang bloß noch an, Alkohol. Trinkst du Alkohol? Nein. Rauchst du? Rauchen, ja. In der Schwangerschaft jetzt? Ich habe aufgehört gehabt. Und wo er mir das Bild geschickt hat, ja, habe ich ja zur Zigarette gegriffen. Also, das ist natürlich, ich bin ja nun, du merkst es ja völlig auf deiner Seite, aber jetzt musst du dich am Riemen reißen. Der kleine Wurm, der da in dir wächst, der kann für all das nichts. Den musst du schützen. Ja. Den musst du mit allen Mitteln schützen. Das ist deine Verantwortung jetzt. Was dieser Typ dir angetan hat, das steht auf einem anderen Blatt und wie du dich jetzt verhalten sollst. Aber du darfst nichts tun, dass dieses Kind krank, behindert oder was weiß ich. Das ist mir schon klar, nur durch den ganzen Stress. Ich sage dann, rauche ich, kam es auch wieder zu. Nicole, du brauchst ganz, ganz dringend einen Menschen, eine Beratung an deine Seite. Ganz dringend. Wir machen uns erstmal schlau, wer das am besten oder welche Institution es am besten sein könnte, wo du schnell hingehst, um mal in Ruhe, wir haben ja hier nur ein paar Minuten Zeit, zu reden. Ja. Ja? Pass auf, du legst auf, wir melden uns gleich wieder und dann in Ruhe gehen wir mal alles durch, wo du dich hinwenden könntest. Du musst dringend was machen, du brauchst jemanden an deine Seite. Ja. Ja? Liebe Nicole, du legst auf, wir melden uns gleich. Okay. Tschüss. Okay, tschüss. Tschüss. Hier ist Michael. Michael ist 27. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo Michael, und was geht's bei dir? Ja, also bei mir haben sich in letzter Zeit die Ereignisse überschlagen. Wo bist du da? Ich gehe gerade auf den Balkon, weil ich unterm Dach wohne und keinen Empfang in der Wohnung habe. Ah, verstehe. Also die Ereignisse haben sich überschlagen. Ja, also ich habe meinen Job verloren, meine Mutter ist gestorben, meine Freundin hat Schluss gemacht. Hm. Was hast du beruflich gemacht? Also ich arbeite im Lager. In was? Also jetzt, ich habe im Lager festangestellt arbeitet. Im Lager? Hm. Ja, jetzt arbeite ich über eine Zeitarbeitsfirma, wieder in einem Lager. Hm. Also bei mir war es so, ich habe in einem Betrieb gelernt, habe eine Ausbildung da drin gemacht. Mhm. Und dann nach 2,5 Jahren Ausbildungszeit wurde ich übernommen. Mhm. Hatte danach eine Verletzung am Fuß. musste operiert werden, wurde in dieser Zeit, als ich im Krankenhaus lag, fristlos gekündigt. Mhm. Es war ein Familienbetrieb, in dem ich gearbeitet habe. Da gibt es ja eine Industrie- und Handelskammer, die dann für die Arbeiten zuständig ist. Mhm. Und die haben geklagt auf Wiedereinstellung. Der Chef ist zu diesem Termin erst gar nicht gekommen. Er hat eine Konventionalstrafe erhalten und damit war das Thema beendet. Und in was schließlich mit mir ist, war aber egal. Und in diesen Turbulenzen ist deine Mutter gestorben? Ja, die ist kurz davor noch gestorben. Also das kam dann erst im Nachhinein dazu. War sie schwer erkrankt? Sie hatte Brustkrebs. Das heißt, sie war schon länger mit der Krankheit beschäftigt. Das war jetzt kein plötzlicher Tod. Also klar waren ein paar Monate beziehungsweise über ein Jahr davor Zeit, damit klarzukommen. Aber es war trotzdem noch die Chance, ob es eher positiv läuft. Und dann kam auf einmal am Ende der Rückschlag. Also es kam auch irgendwo überraschend. Mhm. Wann ist die Mutter also, genau gestorben? Jetzt vor circa 1 bis 2 Jahren. Also ja. Ich habe jetzt auch schon 1-2 Bier getrunken in der Nacht, ich kann nicht schlafen. Aber du weißt doch, ob deine Mutter 1 Jahr tot ist oder 2 Jahre. Ja, es ist 2 Jahre her. 2 Jahre. Du hast Bier getrunken heute Abend. Wie bitte? Du hast gerade Bier getrunken und dass du ja, nicht... Ja, ich trinke jeden Abend gerade, weil es mir nachts, diese Ereignisse überschlagen sich einfach, lässt mir keine Ruhe, ich kann nicht einschlafen. Mhm. Ich arbeite gerade in der Sauerspätschicht immer bis um 22 Uhr, bis ich zu Hause bin, ist 11:30 Uhr. Mhm. Dann duschen, etwas essen gehen und dann 1, 2, manchmal auch 3 Bier. Ja, und so jeden Abend? Ja, also im Moment, wenn ich jetzt sagen würde nein, dann würde ich veranlügen, ja, es ist im Moment wirklich so. Hm. Und das Dritte, was du gerade nanntest, war, dass deine Freundin dich verlassen hat? Ja, genau. Also sie hat 6 Wochen, nachdem ich gekündigt worden bin, mitbekommen über Bekannte, dass ich gekündigt worden bin, also ich habe es ihr verheimlicht, mhm. Hab ihr einfach erzählt, ich bin noch krank geschrieben aufgrund der Operation und ja, sie hat es dann über Bekannte mitgekriegt, die halt in meinem Freundeskreis erfahren haben, dass ich eine fristlose Kündigung im Briefkasten hatte. Mhm. Dann hatte sie im ersten Moment gemeint, ja, es macht ihr nichts aus. Sie kommt damit klar, aber dann so nach, sagen wir, 5, 6, 7 Tagen hat sie festgestellt. Hast du gerade gesagt, sie hat im 8. Monat gesagt? Nein, sie hat nach 5, 6, 7 Tagen, also so circa nach einer Woche festgestellt, dass sie damit doch nicht klarkommt, weil es für sie ein großer Vertrauensmissbrauch war. Ich habe sie belogen, etc. Also da ist im Klartext... Berufliches um die gemeinsame Zukunft. Ich verstehe. Im Klartext, da ist sein ganzes Leben ist in den letzten Jahren... den Bach hinuntergegangen. So kann man es sagen, ja. Und du kommst damit eigentlich nicht klar. Ja, richtig. Und du trinkst 3 Bier, sagst du, und wenn du am Wochenende, ja, wenn du frei hast, trinkst du mehr, noch mehr? Ja, nee, je nachdem. Also das ist jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr, aber ja, doch, in letzter Zeit überwiegt das schon, ja. Ja, das heißt, die Gefahr besteht, dass du an der Flasche hängst. Ja, so will ich das jetzt nicht ausdrücken, aber im Moment, ja. Ja, so wollen das alle Leute erstmal nicht ausdrücken und dann tun sie es hinterher doch. Hast du denn, wer ist denn deine engste Person im Moment? Ja, das ist eine Freundin von mir, also so eine lange Bekannte. Mhm. Kannst du dich mit der so besprechen und aussprechen? Ja, aber auch nur unter Alkoholeinfluss. Ach so. Ansonsten ist das Leben traurig und einsam. Ja, das nennt halt ein Tagesablauf. Mhm. The same procedure every day again. Mhm. Und das macht dann das auch irgendwo keinen Spaß mehr. Natürlich, und du bist erst 27 Jahre alt. Ja, richtig. Da muss man eine Lösung finden, sonst habe ich große... Ja, aber deswegen rufe ich ja bei dir um die Uhrzeit nachts an und so, jetzt nicht böse gemeint, das ist ein ironisches Lachen, falls du das gerade Ja, ich hab's nur verstanden. Aber das ist eher aus Verzweiflung. Das habe ich verstanden, Michael. Das habe ich Ich sehe keinen, ich weiß nicht wie, deswegen frage ich dir, wie kann man mir helfen? Ja. Ich weiß es nicht, ich kann nachts, ich schlafe 2, 3 Stunden, dann wache ich auf. Pass auf, Michael, folgende. Jetzt ist die Leitung weg, wir werden ihn gleich zurückrufen und natürlich in Ruhe nochmal mit dem sprechen, was man machen kann. So, ihr Lieben, ich wollte eh jetzt mit dem Schluss warten. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Und morgen haben wir das Thema Haare. Möchte gerne mit euch rundherum um das Thema Haare sprechen. Ihr könnt gerne ab 0 Uhr anrufen und natürlich auch während der Sendung. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Ciao.